Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein nettes Wochenende. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Was machen wir heute Nacht? Alles, was ihr wollt. 0130 2911, Telefonnummer kostenfrei und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei. 0130 11 51 22. Erster Mensch heute Nacht und diese Woche am Telefon, das ist der Erich, 16 Jahre alt. Hi. Hallo. Erich, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Hallo. Thema. Bitte? Dein Thema. Ja, das ist Folgendes. Also meine drei Brüder und ich, wir sind alle nicht nachweislich festgestellt, die Söhne unseres Vaters. Ich habe das jetzt nicht verstanden. Ihr seid, sag's nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Also wir sind die Söhne unseres Vaters. Ja. Also mit dem wir die ganze Zeit gelebt haben, von dem wir dachten, er sei unser Vater, sind wir nachweislich doch nicht. Ist also nur unser Stiefvater. Mhm. Alle drei. Es kann auch sein, dass wir alle von verschiedenen Eltern sind. Also, beziehungsweise Vätern. Ja. Wie habt ihr das jetzt rausbekommen? Ist das eine ganz neue Erkenntnis? Ja, die ist relativ neu. Also es ist jetzt seit einem halben Jahr, wo wir das rausgefunden haben. Das war folgendermaßen. Wir sind umgezogen in einen anderen Ort. Mhm. Und meine Mutter hat eine neue Stelle gekriegt in der Apotheke. Mhm. Und hat da gearbeitet, ungefähr ein Vierteljahr lang. Und auf einmal blieb sie nach diesem Vierteljahr abends immer länger da. Also ist immer später von der Arbeit gekommen. Ja. Haben wir uns soweit noch nichts dabei gedacht. Und mein Vater ist Fahrradfahrer, der ist also immer unterwegs. Und ja, und dann war sie nach einer Zeit auch immer abends dann noch weg. Also nachdem sie von der Arbeit wiedergekommen ist, ist sie nochmal abends weggefahren. Und nach einer Zeit haben wir halt, ging sowohl Gerede im Ort los. Mhm. Das hatten wir leider als Söhne auch zuerst nicht mitgekriegt. Ja. Und dann hat man mich meine Schule darauf angesprochen, weil es hat da wohl jemand gehört von seinen Eltern oder Oma, halt der ganze Klatsch und Tratsch, dass das Auto von meiner Mutter auch abends immer vor der Apotheke steht, wo oben drüber direkt der Apotheker wohnt. Ach, der Apotheker und, ist euer Vater? Ja, man weiß es ja, nein, also ganz garantiert nicht, denn der ist ja ganz neue Bekanntschaft. Also da ist irgendein ein neuer Kontakt zwischen deiner Mutter und einem anderen Mann, genau. Vermutlich diesem Apotheker. Ja. So, aber was hat das, wie seid ihr dadurch darauf gekommen, dass ihr nicht die Söhne eures Vaters seid? Das verstehe ich nicht. Ja, also mein Vater hat das halt nach einer Zeit auch dann mitgekriegt, das haben wir ihm auch gesagt, dass Mamas Auto halt ab und zu abends schon mal noch von der Apotheke stand, auch bis spät in die Nacht rein. Mhm. Und dann ist mein Vater halt sehr misstrauisch geworden und ist mit uns zum Bluttest gegangen. Wie? Nur deshalb? Nur weil... Ja, das war halt sehr großer Streit schon zu Hause. Also mein Vater hat wohl meine Mutter abends schon heimlich ein bisschen dazu befragt wohl, was sie denn da machen würde. Klar, ist halt sehr sauer geworden. Die sind seit 17 Jahren verheiratet. Aber ich meine, das ist natürlich eine Entscheidung, dass er dann gleich anzweifelt, dass ihr nicht seine Söhne seid. Ja, also es hat dann... Ich weiß es halt nicht genau... Was da schon vorher passiert ist, an Gesprächen zwischen den beiden vielleicht. Ja. Mhm. Ja. Seid ihr zum Bluttest gegangen? Ja, wir sind alle mitgekommen. Also. Und ist es nachweislich jetzt so, dass ihr nicht... Wir können überhaupt nicht. Wir sind auch... Vorher haben wir schon mal ein paar Späßchen gemacht, weil mein ein Jahr jüngerer Bruder, der Carsten, ist blond und hat blaue Augen. Und meine Eltern sind halt beide sehr dunkel. Mhm. Aber... So, jetzt liegt es natürlich nahe, dass ihr eure... Wie alt sind die anderen Brüder? Mein jüngerer Bruder, also wir sind alle jünger als ich, der eine ist 15, wieder einer 14 und der ganz jüngere ist 6. Mhm. Jetzt dachte ich halt, man rechnet halt schon mal so ein bisschen rum, aus Spaß halt, wenn man weiß, wie lange die Eltern verheiratet, finde ich ja das Kind aus der Hochzeitsnacht, aber jetzt liegt es ja ganz nahe, dass ihr eure Mutter fragt, wer ist unser Vater? Habt ihr das gemacht? Ja, das haben wir auch getan. Also mein Vater ist, nachdem das rausgekommen ist, sofort weggezogen. Wir haben auch wenig Kontakt jetzt zu ihm. Mhm. Was antwortet denn eure Mutter auf diese Frage? Ja, meine Mutter äußert sich dazu uns gegenüber überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Gar nicht. Also, ihr vier Jungs, du und deine drei Brüder, ihr steht da und ihr wisst überhaupt nicht, woher ihr kommt. Genau. Und die Mutter schweigt und sagt gar nichts. Sagt gar nichts. Finde ich absolut nicht in Ordnung. Ich meine, du bist immerhin 16 Jahre alt und du und auch die anderen haben natürlich ein Recht zu wissen, woher sie kommen. Wie ist denn die Stimmung jetzt bei euch in der Familie? Ihr lebt vermutlich weiter bei eurer Mutter? Ja, wir leben noch bei der Mutter. Mhm. Wie ist denn die Stimmung? Ja, die ist natürlich jetzt sehr gedrückt, seitdem das Haus gekommen ist. Ist das überhaupt noch Thema zwischen euch allen? Ja, man merkt es halt schon. Es ist immer so eine Wand zwischen uns und unserer Mutter, wo wir überhaupt nicht richtig mitkommen, weil wir gar nicht wissen, was ist. Heulst du? Ja, ein bisschen. Es ist schon sehr traurig, wenn man nicht weiß, wer sein Vater ist. Die Mutter möchte es halt auch nicht sagen. Es kann ja auch sein, meint ihr Arzt im Krankenhaus, dass wir alle von unterschiedlichen Vätern sind. Also ich finde, Erich, dass du ein Recht dazu hast. Ich wiederhole das nochmal. Und das zu wissen und deshalb immer wieder deine Mutter da bedrängen solltest auch, dass sie darüber erzählt und dass sie euch das sagt. Ich finde, das könnt ihr einfordern. Ja, das versuchen wir die ganze Zeit. Vor allen Dingen für meinen kleinsten Bruder, der ist ja erst 6, der auch in New York. Ich meine, du bist jetzt der Älteste und hast dann wahrscheinlich da eher die Fäden in der Hand. Ja. Rede weiter auf die Mutter ein, dass sie euch da irgendwann mal reinen Wein einschenkt. Unbedingt. Kannst du mal die Mutter vielleicht veranlassen, dass sie mal hier anruft? Ich kann sie mal fragen, sicherlich. Frag sie mal und dann werde ich mich mit deiner Mutter mal unterhalten. Ja, ich weiß aber nicht, ob sie sich da so stellen wird. Nee, ist egal, aber frag sie doch mal, ob wir das machen können. Ja, sollen wir das machen? Und wir rufen dich morgen nochmal an und fragen, wie sie reagiert. Ich möchte auch nicht, weil wir reden halt mit der Mutter nicht so darüber. Okay, das musst du entscheiden, musst du wissen, ob wir das machen. Ich sag ihr mal Bescheid, ob sie mal... Und dann können wir mal weiter gucken. Ja. Also, dräng darauf, dass sie sagt. Mhm. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. René, 25. Ja, hallo. Guten Morgen. Ja, ist natürlich jetzt schlimm, jetzt über mein Thema zu reden jetzt, wenn ich gerade ihn vorhin gehört habe, worum es gerade ging. Schon etwas schwer jetzt auf ein anderes Thema jetzt zu kommen, ne? Versuchen wir es mal. Ja, genau. Ja, also mich stört das, also ich habe zwei, ja, das ist eigentlich blöd, das zu sagen, Kampfhunde. Für mich sind es keine Kampfhunde, sondern Schmusehunde. Ich habe einen Pitbull, der ist 1 Jahr alt, und dann habe ich noch einen Dobermann, der ist jetzt gerade, 3 Monate alt. Und mich regt das immer auf, also bei uns, wenn die Leute immer die Hunde sehen und dann, guck, da ist wieder der mit dem Hund. Dann nehmen sie ihre Hunde auf den Arm oder dann sagen sie, nehmen sie ihren Hund an die Leine und pipapo. Das regt mich dermaßen auf. Ist natürlich ein leidiges Thema. Nur sagen immer alle Hundehalter, meiner tut es nicht und meiner ist ganz toll und dennoch passieren immer wieder die schlimmen Unfälle. Ja, aber ich glaube, das hat was mit Erziehung zu tun. Ja, natürlich. Aber letztendlich treten die Hunde halt dann als Kampfmaschinen oder als Bestien in Erscheinung. Ja. Letztendlich ist der Mensch natürlich schuld daran. Klar. Ja, aber das ist, also ich würde mal sagen, ein Kampfhund ist mehr so eine Modeerscheinung. Wieso hast du denn solche Hunderassen? Den einen hatte ich eigentlich aus Not gekriegt. Die wollten die Hunde loswerden. Das war der Pitbull. Dann habe ich gesagt, komm, ich wollte immer einen Hund haben. Ich habe 2 Katzen gehabt. Dann habe ich gesagt, ich soll jetzt einen Hund noch haben. Dann habe ich gesagt, okay, gut, mache ich. Dann hat das eigentlich so gut geklappt. Und mein Traumhund war eigentlich noch ein Dobermann. Nicht jetzt einfach von, weil sie sehr vornehm sind. Sehr elegant sind von der Art her und so weiter. Ja, und da habe ich mir jetzt halt einen Dobermann noch geholt. Und auch von der Art ganz sensibel sind diese Hunde. Ne? Also ich kann die ohne Leine laufen lassen, da passiert gar nicht. Gut, jetzt sind sie noch jung, okay. Aber wenn ich jetzt so die Bücher durchlese, die sind sehr, scheu und sonst was. Die würden nie jetzt einen anderen Menschen angreifen oder Lebewesen angreifen, weil die hätten zu viel Scheu dafür. Das ist immer die Frage, wie man halt den Hund erzieht. Natürlich, aber der Pitbull, ne? Ja, der Pitbull. Ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt noch eine einjährige, also 1 Jahr und 3 Monate alt ist meine Tochter. Und da habe ich noch einen Sohn, der ist 3 Monate alt. Gut, da kommt er jetzt noch nicht ran, klar. Aber meine einjährige Tochter, die krabbelt natürlich jetzt schon rum und so weiter. Und die kann mit dem Hund alles machen. Klar. Also, ich bin beispielsweise ganz entschieden für diesen Hundeführerschein, der immer wieder besprochen und diskutiert wird. Was denkst du dazu? Doch, da wäre ich auch dafür. Das ist vielleicht auch wichtig. Das wäre vielleicht eine Hemmschwelle, zumindest für den einen oder anderen, sich ein solches Tier anzuschaffen. Und, ja, richtig. Man wird dann halt auch belehrt oder man kann auch lernen, wie man mit solchen Tieren umgeht. Genau. Also dein Statement wäre es gewesen, die übliche Toleranzgeschichte, die man haben sollte gegenüber diesem Hund. Ja, aber das ist, gut, das ist jetzt ein scheiß Vergleich vielleicht, aber ich kann ja nicht sagen, wenn jetzt, Entschuldigung, wird jetzt erklären, wie kann man sowas vergleichen, aber wenn ich jetzt genau sage, ja, da ist jetzt ein Skin oder ein Punk oder sonst was, ist ja egal oder was, der macht diese Sachen, da kann ich nicht sagen, jeder Punk geht nicht arbeiten. Ja, also der Vergleich ist wirklich ein bisschen hinken. Ja, okay, also gut, aber generell kann ich sagen, jeder Hund ist gleich. Na, natürlich nicht. Aber diese Hunde sind verdammt gefährlich und es passieren immer wieder schlimme Dinge und deshalb sollte man ja auch... Warum sind sie so? Ist doch völlig egal. Erstmal ist es egal. Der Mensch ist natürlich schuld. Aber entscheidend ist ja, was hinten rauskommt. Und es kommen nun mal diese Unglücke raus. Insofern finde ich schon, dass man da sehr skeptisch mit umgehen sollte. Und ich rümpfe bisweilen auch die Nase, wenn ich den einen oder anderen mit diesen Hunden sehe. Warum? Ja, aber es gibt zum Beispiel, es wurde bewiesen, dass zum Beispiel Kleinhunde, also jetzt Pitbull wird ja nicht mehr zugerechnet, das Dackel und sonst was, dass die viel, oder Spitz zum Beispiel, die sind ja hier sehr bekannt, dass die sehr bissig sind. Natürlich, und aber... Die zum Beispiel aber, da gar nicht dazugehören. Klar, ne? René, aber die, guck in die Zeitungen, diese ganz schlimmen Unglücke sind meistens immer diese Hunde. Ne? Die werden aufgegriffen, weil sie natürlich interessant sind. Weil die natürlich... Okay, also harmlose Geschöpfe sind es nicht. Und ich gebe dir vollkommen recht, dass der Mensch natürlich entscheidend dazu beiträgt, wie die sich letztendlich dann in der Welt... Ich glaube, das Lebewesen ist nicht harmlos, ne? Danke für deinen Anruf. Okay, ich danke Tschüss. Auch. Ne? Tschüssi. Heinz, 38. Ja, hallo, Domian. Ja, Heinz. Ja, ist folgendes. Ich habe vor ein paar Wochen meine Frau kennengelernt. Ja. Und in der Diskothek. Und die erste Zeit war alles super in Ordnung. Und dann fing das an, nach so 14 Tagen, dass sie dann auf der Straße alle Männern hinterher guckt. Nach so kurzer Zeit schon? Ja, das ist noch harmlos. Ich bin nicht eifersüchtig. Ja. Und dann kommt von ihr die dummen Sprüche jedes Mal, auch nicht schlecht, nicht übel. Würde ich auch nicht von der Bettkante stoßen. Und da habe ich ihr mal das... Halt, stopp, hat sie gesagt, nachdem ihr euch 2 Wochen gekannt habt. Ja, genau. Ist nicht sehr schmeichelhaft für dich, aber erzähl mal weiter. Ja, und dann habe ich zu ihr gesagt, hör mal, ich bin nicht eifersüchtig. Ja. Und sie soll das aber bitte sein lassen, wenn ich dabei bin. Ja. Und da meinte sie dann drauf, es sollte ja nichts darum geben. Das wäre ja nur Blödsinn oder ein Gag oder so in der Art. Und da habe ich gesagt, ja, lass es doch sein. Gut. Dann hat sie ein paar Tage mal sein gelassen und dann fing das wieder an. Mhm. Und dann ging mal in eine Diskothek, hier in Köln, wenn ich den Namen nennen darf. Musste nicht, ist doch völlig wurscht. Also in eine Diskothek. Mhm. Egal. Wir waren dann da und dann lässt sie sich dann von anderen Männern an den Hintern packen. Dann meinte sie, ja, das wäre ja nur Bekannte und Freunde von ihr. Und es soll nichts darum geben. Ja, dann bin ich natürlich schon ausgeflippt. Ne? Ja, zu Recht auch, ne? Ja, und da habe ich gesagt, was soll das? Heinz, ja, wie ist der Stand der Dinge heute, jetzt? Ja, und jetzt eben mal wieder am Telefon so ein Thema, hatten wir uns darüber unterhalten. Ja. Und dann meinte sie, ja, ich sollte ihr nicht immer alles vorhalten. Wie wäre es denn mal, wenn du die gleiche Strategie fährst, wenn du auch den Frauen hinterher guckst und dich in der Diskothek in ähnlicher Weise verhältst wie sie? Ja, das habe ich ja alles schon durchpraktiziert. Aha. Aber sie meinte dann, dadurch immer Krach zu machen, ne, mit mir. Ne? Das wäre eher nicht recht, ne? Weil sie ist unheimlich dominant. Ja. Wie hat sie denn überhaupt, hat sie sich bisher überhaupt mal geäußert, was sie für dich empfindet? Ja, sie hat mich lieb, meint sie, ne? Aber sie brauchte das, ne? Sie braucht ihre Freiheit, ne? Nein, nicht ihre Freiheit, ihre Bestätigung. Ach so, ja. Du kannst ihr diese Bestätigung offenbar nicht alleine geben. Doch, sicher. Nee, wohl nicht, sonst würde sie ja nicht ständig irgendwie sich von anderen Männern... Ja, aber das ist, irgendwo ist das von ihr, wie soll ich das sagen, provozierend, ne? Sie will mich damit provozieren. Heinz! Aus der Reserve rauslocken. Sei kein Waschlappen, lass es dir nicht gefallen. Ja. Lass das nicht mit dir machen von der Frau. Ja, sicher. Ganz klare Sache. Ja. So funktioniert das alles nicht. Ja. Okay. Okay. Okay, tschüss. Danke, tschüss. Ute, 34. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hi, Ute. Ja, also ich möchte über Sex am Arbeitsplatz oder vielmehr Nicht-Sex am Arbeitsplatz reden, und zwar Nicht-Sex deshalb, weil ich das Angebot von meinem Vorgesetzten nicht angenommen habe und deshalb meine Stelle verloren habe. Oh, das ist aber, ich wollte gerade sagen, ein schönes Thema, aber das ist dann weniger schön, ne? Weniger schön, wobei es hat ein gutes Ende gefunden. Ich habe Gott sei Dank wieder eine neue Stelle gefunden. Erzähl doch mal diese Umstände, wie das dazu gekommen ist und wie er dich da angemacht hat. Also ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag wegen Mutterschutzvertretung. Ja. Und er hat mir mehrfach angeboten, dass ich doch mit ihm mal in seine Pension nach Südtirol fahren soll, mit ihm da fahren soll. Mhm. Er möchte mich gerne näher kennenlernen. Mhm. Was war das für ein Betrieb, in dem du gearbeitet hast? Keine Namen, aber so die Branche? Ja, Vertrieb. Vertrieb. Ja, Distributor-Vertrieb. Ja, mhm. Also er hat ja Angebote gemacht, mit ihm privat irgendwo hinzufahren. Ja, und ich habe das dann am Anfang relativ gut abwehren können. Mhm. Er hat mich dann auch eine Zeit lang mit diesem Thema in Ruhe gelassen, muss ich sagen. Und auf einmal Mitte letzten Jahres fing er wieder damit an. Mhm. Und ich habe es dann immer wieder rausgezögert, war dortmals auch ohne Partner. Und habe immer, er wusste das leider auch, hat vielleicht sich da wieder bekräftigt gefühlt, da was zu machen. Mhm. Und wir waren dann einmal geschäftlich unterwegs und haben dann noch zusammen Abend gegessen. Ja. In einem Restaurant. Da hat er natürlich das Gespräch wieder daraufhin gebracht. Und dann habe ich ihn gefragt, was denn seine Frau dazu sagt. Mhm. Er ist verheiratet, hat also Familie. Mhm. Ist auch 20 Jahre älter als ich, sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Mhm. Hat er gemeint, die muss ja nicht alles wissen. Außerdem wäre ich nicht die Erste, die mit ihm mitfährt. Also das war schon ganz klar, ne? Das war also schon ganz klar. Zuerst dachte ich, naiv, wie ich irgendwie doch war. Er möchte mich wirklich nur näher kennenlernen, aber es war dann doch ganz klar. Und Anfang diesen Jahres habe ich dann mit meinem Abteilungsleiter gesprochen, der verantwortlich ist dann auch für die Verträge, wie es aussieht, ob der Vertrag verlängert wird. Ja, natürlich kein Problem. Und erst daraufhin fing es dann an, dass er, also mein Vorgesetzter, dann versucht hat, mich rauszuekeln, und zwar deshalb, weil ich ihm vor Weihnachten noch eine klare Absage erteilt habe und gesagt, nein, ich mache das nicht. Also den Zusammenhang siehst du ganz klar. Ja, auf alle Fälle, weil Anfang Januar, also nach dem Weihnachtsurlaub, wusste mein Abteilungsleiter noch nichts davon und er wollte noch mit ihm Rücksprache halten und da fing dann Mobbing total an. Hat er denn irgendwann nochmal die Karten wirklich vollkommen auf den Tisch gelegt mit dem Motto, also Mädel, wenn du das und das machst, dann kannst du bei mir bleiben? Hat er das so sogar auch mal ausgedrückt? Er hat zu mir gesagt, als ich ihm die Absage erteilt habe, er hat gemeint, sie müssen wissen, was sie da jetzt machen und die Konsequenzen tragen. So, du hast die Konsequenzen getragen. Ja, ich möchte morgens noch in den Spiegel schauen. Ja, das ist ehrt dich ja auch und das ist ja auch gut. Aber so wird es wahrscheinlich sehr vielen Leuten gehen, wie es dir jetzt gegangen ist und die in eine Zwickmühle dann geraten. Du bist dann rausgeflogen, der Vertrag ist nicht verlängert worden. Der wurde nicht verlängert und es war wirklich so, dass er dann auch versucht hat, gegen mich Gründe zu finden, handfeste Gründe, warum er jetzt einer Verlängerung nicht zustimmt. Mhm. Gab es denn irgendwann nochmal zwischen euch beiden eine richtige Aussprache? Hast du ihm das nochmal? Nein. Lag es dir denn nicht irgendwie dann nochmal im Magen, ihn nochmal letztendlich da zu Gesicht bekommen und nochmal richtig auf den Tisch zu stellen? Oh ja, und weh, und es liegt mir heute noch im Magen. Ich muss ehrlich sagen, deshalb rufe ich auch an. An für sich ist das Ganze jetzt abgewickelt. Ich fange jetzt dann nächsten Monat die neue Stelle an. Warum bist du nicht nochmal hingegangen, nachdem die Sache vertraglich dann alles vom Tisch war, dass du dann nochmal ein Gespräch mit ihm gesucht hast und ihm das klar ins Gesicht gesagt hättest? Ja, also ich habe bis Ende letzten Monats noch gearbeitet, das heißt ein gutes halbes Jahr habe ich das Ganze ertragen müssen, war auch psychisch dann wegen psychischen Gründen öfters mal krank. Und habe aber Gott sei Dank Freunde gehabt, die wirklich toll hinter mir gestanden sind. Und auch eine Ärztin, die mich verstanden hat. Ich glaube, sonst hätte ich diese Zeit nicht so gut verstanden. Also das heißt, bisher stand ja gar nicht so der Sinn oder du hattest gar nicht die Kraft, das zu machen. Nee, überhaupt nicht. Die Kraft habe ich da dazu verwendet, mal die neue Stelle zu suchen. Ja, vielleicht wäre es vielleicht keine schlechte Sache, wenn du dich erstmal wieder richtig so gesettelt hast und beruhigt hast, irgendwann mal einen Termin mit ihm machst. Meinst du das sehr gut? Also mir brennt, also ich muss ehrlich sagen, meine Gedanken kreisen jetzt immer noch darum, wie kann ich diesem Mann eine auswischen? Wie kann ich ihm irgendwas zurückgeben? Ich glaube, das ist in dem Moment gut, wenn man selbst damit noch sehr beschäftigt ist und man die Wut immer noch im Bauch hat. Und dann finde ich, raus mit der Wut. Ne? Ja. Letztendlich hat das keine große Wirkung, aber es hat auf jeden Fall eine Wirkung für dich, dass du dich nämlich da abgeladen hast bei ihm. Ne? Und ja, also ich wollte am letzten Tag, wollte ich noch was sagen, aber dann war die Verabschiedung von den ganzen Kolleginnen und Kollegen und es war dann doch etwas sentimentaler als gedacht. Ja. Und da hatte ich doch nicht mehr die innere Stärke, ihm den Satz zu sagen, den ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Ich würde an deiner Stelle, wenn du die innere Stärke gefunden hast, das machen. Mhm. Es wird dir hinterher besser gehen. Ich habe das in meinem Leben, solche Sachen, auch oft gemacht. Auch wenn eine ganze Weile Zeit vergangen war, es ist gut, das dann ausgesprochen zu haben. Ja, weil es ist ein Hass vorhanden und ich merke, ich bin auch nicht mehr ganz die Alte, die ich zuvor und der, war. Und der Hass muss raus. Weil das Ganze, was ich da mitgemacht habe, also das kann ich keinem so genau erzählen oder kann niemand nachempfinden, der nicht in so einer Situation war. Liebe Ute, viel Glück dabei, wenn du es machst. Okay, danke dir sehr. Tschüss. Edeltraut, 52. Ja, hallo, Jürgen. Edeltraut, guten Morgen. Guten Morgen. Ich passe normalerweise jetzt gar nicht in die Sendung, obwohl die ja offen ist. Ja. Aber ich habe Krebs. Ja. Und, was soll ich sagen, ich habe immer die Diagnose angezweifelt. Ich zweifle die heute noch an. Nur wenn ich das den Ärzten sage, die sagen immer, da ist nichts dran zu rütteln an der Diagnose. Also erstmal passt du natürlich sehr gut in die Sendung. Da, wenn wir offen sind, heißt das ja, dass jeder mit jedem, was er gerne besprechen möchte, hier anrufen kann. Zum Zweiten, sag mir doch mal, wann diese Diagnose gestellt worden ist. Du wirst lachen, 83. Schon 83? Ja. Und um was für einen Krebs soll es sich handeln? Es hieß wortwörtlich, das habe ich auch hier in meinen Unterlagen, ich hätte ein kleinzelliges Bronchial-CA. Mhm. Und dann habe ich mir, da ich sehr neugierig bin... Also ein Tumor in den Bronchien, ein kleiner. In den Bronchien. Mhm. Und dann habe ich mir Bücher geholt und habe nachgelesen. Und dann habe ich gelesen, also gerade in meinem Alter damals, führt das sehr schnell zum Tode. Mhm. Und dann habe ich mit meinem Mann mal darüber gesprochen. Dann sagte er zu mir, weiß ich nicht, ich war ein bisschen zickig. Und dann sagte mein Mann zu mir, weißt du eigentlich, was die Ärzte gesagt haben? Ich sage, nein, weiß ich nicht. Ja, du hast noch ein halbes Jahr. Also das wäre Weihnachten 83, hätte ich normalerweise nicht erleben dürfen. Hm. Ja, hast du denn dann, gab es eine Behandlung, eine Chemotherapie? Ja, es gab eine Chemotherapie, es gab Bestrahlung. Ich muss nur dazu sagen, ich wurde als Simulant im Krankenhaus aufgenommen. Wie, und dann hat man, obwohl man denkt oder dachte, dass du ein Simulant warst, eine Chemotherapie? Nein. Ich bin 83 im Mai ins Krankenhaus gekommen, mit Rückenschmerzen. Und dann wurde ich geröntgt. Dann hieß es, ja, da musste ich Cortison nehmen, 8 Tage. Und dann wurde auf einmal festgestellt, also ich hatte Bronchial-CA. Mhm. Achso, so war die Reihenfolge. Erst der Simulant und dann. So, dann gab es die Chemotherapie. Ja, dann wurde ich ganz schnell auf ein Einzelzimmer gelegt, weil man damit rechnete, dass ich ganz schnell sterben würde. Nun bist du Gott sei Dank nicht gestorben und unterhältst dich jetzt mit mir. Nun sind sehr, sehr viele Jahre vergangen. Ja. Wie stellen die Ärzte denn das Krankheitsbild im aktuellen Zustand dar? Also im aktuellen Zustand, das heißt, ich bin an die Brüste operiert worden. Es wurden immer wieder Knoten gefunden, am Hals bin ich operiert worden, es wurden Knoten, also am Hals in den Lymphen gefunden, alle gutartig. Mhm. Ich bin ich bin total nervös. Mhm. Ich bin jetzt öfter schon im Krankenhaus gewesen, vorher 8 Mal in Recklinghausen. Also es ist immer wieder was passiert, es gab immer wieder Eingriffe. Immer wieder Eingriffe. Und die Tumore waren gutartig. Die waren immer gutartig und deswegen zweifle ich immer noch die erste Diagnose an. Die allererste Diagnose zweifelst du an? Die zweifle ich an. Und wenn ich immer ich war schon ein paar Mal in Kur gewesen und habe mich immer wieder mit der Kurärztin, ich bin immer am gleichen Ort gefahren und habe auch mit der Kurärztin gesprochen. Die hat dann den Arzt angerufen, der die erste Diagnose gestellt hat. Und der hat gesagt, normalerweise dürfte ich gar nicht mehr leben. Nun, lass mal, nun ist das ja sehr, sehr viel Zeit schon, die da ins Land gegangen ist seitdem. Welche Wichtigkeit hat jetzt die Richtigkeit oder Falschheit der Diagnose von 1983? Jürgen, ich bin nicht mehr belastbar. Ich bin 52 Jahre alt, ich bin 1,62 groß, ich wiege im Moment 42 Kilo. Mir hat letztens mal jemand auf der Straße gesagt, sag mal, bist du ein Mensch? Mhm. Ich sage, natürlich bin ich ein Mensch. Da sagt er, weißt du, wie du aussiehst, bei Hitler hätte man sowas vergaßt. Weißt du, ich meine das in dem Sinne, entscheidend ist ja, was die Ärzte jetzt im Moment sagen. Jürgen, kann ich dir mal was dazu sagen? Mhm. Ich war kürzlich hier bei uns beim Arzt, der mich seit 83 behandelt hat, und zwar ein Röntgenologe. Und der hat mich im Beisein meiner Tochter gefragt, waren Sie schon mal bei uns? Mhm. Und da habe ich ihn angeguckt, ich sage ja. Da sagte, sind Sie sicher? Mhm. Jürgen, weißt du, was ich gedacht habe? Ich spinne. Mhm. Da habe ich zu meiner Tochter gesagt, ich sage, weißt du was, lass uns ganz schnell gehen. Also, das, wie können wir dein Problem jetzt umschreiben? Ich habe Angst. Vor was? Vor allem. Ich war, wie gesagt, ich war jetzt letztens nochmal im Krankenhaus. Mhm. Dann hat man an den Stimmbändern einen Knoten festgestellt. Der wurde jetzt dreimal durch eine Bronchoskopie diagnostiziert. Komplizierte Situation. Ja. Pass auf, Edeltraut. Ich möchte gern, dass du mit unserem Psychologen redest. Heute, der hier bei mir im Hintergrund arbeitet. Mhm. Das ist der Peter heute Nacht. Mhm. Wir werden dich gleich zurückrufen. Du legst jetzt mal auf und dann habt ihr richtig Zeit, miteinander zu reden. Da kann kannst du ihm das ganz ausführlich auch erklären. Mhm. Machen wir das so? Ja. Alles Gute, Edeltraut. Danke. Tschüss. Tschüss. Monika, 41. Hi, Monika. Hallo, Jürgen. Ja. Ich möchte gerne auf deinen ersten Anrufer zurückkommen. Auf den Erich. Auf den Erich. Ja. Der jetzt rausgefunden hat, dass der Vater wahrscheinlich doch nicht sein Vater ist. Ja. Und zwar, ich möchte dem Erich einen Tipp geben. Mhm. Wenn er jemals den Wunsch hat, seinen Vater zu suchen, soll er das in binnen von 2 Jahren tun, mit Hilfe eines Rechtsanwaltes. Ich stecke in einer ähnlichen Situation. Und zwar, wenn die Mutter das nicht sagen will, braucht sie das nicht zu sagen. Mhm. Also wenn das mal zu einer Gerichtsverhandlung kommen sollte, dann kann, wenn der Erich Glück hat, einen gütigen Richter finden, der dann sagt, okay, Sie werden im Namen des Volkes, sind Sie verpflichtet, den leiblichen Kindesvater zu nennen, aber der Erich hat wohl einen Titel dann gegen seine Mutter, aber die wird niemals belangt werden können. So sagtest du gerade, innerhalb der nächsten 2 Jahre sollte er das machen. Innerhalb der nächsten 2 Jahre. Ansonsten ist das, also nach Bekanntwerden, dass der Vater nicht sein leiblicher Vater ist, dürfen nicht länger als 2 Jahre verschreiben. So ist die Rechtslage. Ja. Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis, ein interessanter Hinweis. Meine Mutter, mich betrifft das selbst, weshalb weiß ich das so ganz genau. Mhm. Also ich muss mal so sagen, ich kann im Dreieck springen. Wenn ich meine Mutter darauf anspreche, werde ich aufs Übelste beschimpft. Mhm. Ich hätte gern auch vorige Woche anrufen zu dem Thema Sekten. Meine Mutter ist Zeugin Jehova. Mhm. Und ich könnte darüber, ganz ehrlich gesagt, ein Buch schreiben. Also du hast diese Frist versäumt und hast das nicht... Nee, ich habe die Frist nicht mehr versäumt, bei mir liegt das ganz anders. Kurz vor meinem 40. Geburtstag, also genau genommen einen Tag vor Weihnachten, ruft mich mein mutmaßlicher Vater an und sagt, hier, Monika, du weißt, ich habe nicht mehr lange zu leben und du hast mich in dein Leben mehrmals schon gefragt, ob ich nun dein Vater bin oder nicht bin. Ich bin darauf gekommen, weil in den Ort, wo wir gewohnt haben, war ein kleinerer Ort, immer so Gerüchte kursierten. Du, das ist gar nicht dein Vater, das ist gar nicht dein Vater. Die haben sich dann getrennt, wo, ich glaube, ich war 5 oder 6 Jahre, ich weiß das nicht. Kriege ich auch nie zu erfahren. Ich weiß nur, dass ich als uneheliches Kind geboren worden bin. Dann musst du dir mal vorstellen, ich trage einen ganz falschen Geburtsname. Nicht mal dazu ist die Auskunft verpflichtet. Ich bin unter einem anderen Namen geboren und hätte müssen normal als meiner Mutter ihr Mädchenname geboren werden. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich weiß, wie du das meinst. Ja. So, dann hat dein mutmaßlicher Vater dich angerufen. Wir haben miteinander geredet. Was hat er gesagt? Ich wollte zu Weihnachten gratulieren, also uns ein schönes Fest wünschen. Und da sage ich, Mensch, das ist alles blöd gelaufen. Ich hatte nie eine Kindheit, ich hatte nie eine Jugend. Ich hatte wirklich... Was hat er denn da zu dir gesagt? Und er sagte, du, hör zu, ich hätte mir das auch alles anders vorgestellt und hier und da und... Ich sag dir jetzt die Wahrheit. Du hast mich mehrmals in dein Leben gefragt. Ich sag dir jetzt und ich stehe auch dazu, ich bin nicht dein Vater. So, und dann kam sicher eine ganze Menge in die Gänge. Ja, dann habe ich meine Mutter angerufen, wurde wieder aufs Übelste beschimpft. Dann habe ich gesagt, gut, okay, sie will das nie anders. Ich habe ihr Leben schon, was weiß ich, 10 oder 20 Mal die Frage gestellt. Sag mal, ist der und der mein Vater? Und nun bist du heute 41 Jahre alt, das ist ein Jahr ungefähr her, ne? Ja. Ein gutes Jahr her. Ja, also jetzt Weihnachten, ein Tag vor Weihnachten wird es 2 Jahre, läuft die Frist aus. Wie ist denn dein Wissensstand im Moment? Mein Wissensstand ist gleich null. Ich ich habe lediglich durch diese ganze Sache mit dem Anwalt hin und her, habe ich lediglich überhaupt erstmal rausgekriegt, dass ich hätte müssen unter einem ganz, ganz anderen Namen geboren worden sein. Ich habe Geburtsurkunden angefordert und alles. Du hast nicht die Möglichkeit, du in deinem Fall hast nicht die Möglichkeit, das jetzt rauszukriegen. Nee. Das auf keinen Fall. Nee. Aber dein Tipp, dein juristischer Tipp war auch jetzt an den Erich, dass er innerhalb der nächsten 2 Jahre das mit Hilfe eines Rechtsanwaltes herauskriegen sollte, weil es dann fast unmöglich ist. Ja. Danach. Nee, das ist unmöglich. Mhm. Dann die sagen dann April und das war's, die 2 Jahre sind um und es kann kein Rechtsanwalt der Welt mehr was machen. Danke für deinen Anruf und für die Information, Monika. Jo, vielen Dank. Okay, tschüss. Danke, tschüss. 1:30 und 40 Sekunden gleich, eine kleine Pause. Live und hier ist das WDR Fernsehen und hier ist Domian, das Talkradio und heute Nacht ist unsere Sendung offen. Was brennt euch auf den Nägeln? Über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer lautet 0130 11 51 22 und ich sag's immer wieder, ich muss es immer wieder sagen, weil einige Leute es vergessen, wenn ihr faxt, dann schreibt bitte eure Telefonnummer drauf. Wir bekommen oftmals sehr interessante Faxe und Anliegen und können einfach nicht reagieren, weil die Leute keine Telefonnummer drauf geschrieben haben oder auch keine Faxnummer ersichtlich ist, dass wir irgendwie uns da zurückmelden können bei den Leuten. Also bitte die Telefonnummer draufschreiben. Nochmal die Faxnummer 0130 11 51 22. Jetzt müsste der Carsten dran sein mit 21 Jahren. Hallo? Ja, hallo. Hallo Carsten. Hallo. Ja. Ja, und zwar geht's bei mir, ich habe ein bisschen Angst. Und zwar, ich habe heute was erlebt, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Es ist nichts Gravierendes, es ging nur so ein bisschen um eine kleine Schlägerei, eine kleine Auseinandersetzung. Und zwar, ich fasse mich mal kurz, da ist ein Herr, der ist ungefähr 35 Jahre alt, ich weiß nicht genau, der hat ein Altersheim und eine Grünpflege, sowas, die machen Grünpflege, Gartenpflege und so weiter, das ist alles in einem Gebäude. Und dort hinten wohnt ein Kumpel von mir und ich habe einen Vespa-Roller und ich fahre öfters dort vorbei. Ja. Und ein Kumpel von mir auch. Und an dem Tag ist mein Kumpel schon 4-mal vorbeigefahren. Und das hat ihn, diesen Besitzer dieser Läden, schon ziemlich aufgeregt. An welchem Tag? Das war heute. Ja. Heute Mittag. Ja. Und da bin ich auch mitgefahren beim 4. Mal, wo er vorbeigefahren ist. Und auf einmal hat er irgend so eine Plastikstange in der Hand, die er so antäuscht, meinem Kumpel unter die Reifen zu werfen, unter den Roller. Ja. Warum war er so oft da vorbeigefahren? Einfach so? Nee, das ist so. Wir haben im Moment eine Rollerphase, in der wir unsere Roller ein bisschen testen und einstellen. Ach so, ja. Und das ist ein bisschen abgelegen vom Wohngebiet. Dahin. Das ist bei einer Spedition und da fahren wir eigentlich immer hin und stellen die Roller ein. Ah, ja. Und das war gerade auf dem Rückweg wieder zu dem Kumpel in die Werkstatt. Und das hat ihn halt ein bisschen gestört. Und da hat er halt mit dieser Plastikstange angedroht, also so angetäuscht, als wir vorbeigefahren sind, das Ding da auf die Straße zu werfen. Mein Kumpel, der hat sich natürlich erschrocken und ist ausgewichen und ist weitergefahren. Ich war hinten dran. Ich bin dann angehalten und bin zu dem Herrn zurückgegangen und habe gefragt, was das soll. Mhm. Und der war natürlich total hysterisch und ist gleich ausgeflippt. Hat mir die Schlüssel aus dem Roller gezogen und hat mir einen Helm vom Kopf gerissen. Ja. Mhm. Und dann bin ich erstmal abgestiegen vom Roller und dann hat er mich angekackt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Und der Roller würde beschlagnahmt werden und hin und her. Und dann habe ich halt nur gesagt, ich hätte jetzt gern mal noch Schlüssel wieder. Ja? Mhm. Und den Helm. Und ja gut, der Helm war mir im ersten Moment egal. Ja. Nee, wirklich. Also. Ja, ist mir klar, ja. Du wirst den Schlüssel wieder haben. Also er fühlte sich im Klartext provoziert durch euch und tierisch angemacht. Total, ja. Ja, und so, du wolltest den Schlüssel wieder haben. Ich wollte den Schlüssel wieder haben. Und ich habe ihn, ich hab bin nicht angegriffen, weil ich weiß, wer zuerst schlägt und angreift, der ist der Arsch. Ne? Mhm. Und das habe ich gelassen. Und dann bin ich halt auf ihn zu und habe ihn gebeten, meinen Schlüssel wieder herzugeben. Er dreht mir da den Rücken zu und hin und her. Und dann habe ich in seiner Hosentasche in so ein Plastiketui gesehen. Ja, habe ich gemeint, na gut, dann nimmst du dir halt einen Pfand und habe es halt ruckzuck da aus der Hosentasche rausgezogen. Und das hat ihn natürlich total provoziert. Mhm. Dann habe ich nämlich mal kurz reingeguckt, das waren mindestens 10, 20 Euro-Schecks, die da... Kein schlechtes Pfand, ja. Ja, es war ein netter Pfand, doch eigentlich hätte ich behalten sollen. Ne? Und dann? Aber ja gut, dann hat er auf einmal die Plastikstangen genommen und ist auf mich losgegangen. Und dann hast du dich gewehrt? Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber stell dir vor, der Typ, der wiegt ungefähr 110 Kilo und ich wiege nur 70 Kilo. Mhm. Und das ist wirklich ein Bär und ich hätte keine Chance gehabt, gegen den irgendwas auszurüsten, gehe ich ganz ehrlich zu. Und ich bin überhaupt kein Schlägertyp, das ist beim ersten Mal in meinem Leben, deswegen bin ich auch noch ein bisschen aufgeregt und so, dass ich überhaupt mal sowas erlebt habe. Ja, aber du hast zurückgeschlagen, oder wie? Nein, er ist erst mit der Stange auf mich losgegangen, hat mich geschlagen. Ich konnte mich abwehren und dann habe ich ihm irgendwie, wie auch immer, die Stange aus den Händen gerissen und habe so lantenmäßig verteidigt, weil er ist mit Fäusten auf mich zugegangen und wie auch immer. Und dabei ist mein Hemd zerrissen worden, sein Hemd ist zerrissen worden und dann war die Stange irgendwie weg und dann ist er mir... Mein Gott, wie dramatisch. Das war ein bisschen hektisch, ja. Hast du denn deinen Schlüssel wieder gekriegt? Nein, überhaupt nicht. Den habe ich ja später von der Polizei dann wieder gekriegt, die dann später mal auf mich zukam. Also wie? Zu der ganzen Geschichte. Ja, ich erzähle kurz weiter. Mhm. Das Beste ist, er hat viele Angestellte, ja. Mhm. Und einige davon haben das gesehen und haben genau gesehen, wie er mich rumgeschlagen hat und da rumgedotzt hat. Er hat mich ja wirklich dauernd auf mit seiner Brust so aufgewälzt, und hat mich in den Graben geschubst und hin und her. Also es ging heftig zu. Hat dann irgendjemand die Polizei benachrichtigt? Er hat dann schnell hochgerufen. Das war ja direkt an dem Gebäude, man soll die Polizei rufen. Die kam dann später. Das hat er gesagt. Er hat hochgerufen zu den Angestellten, die Polizei soll gerufen. Okay, dann kam irgendwann die Polizei und... Die Polizei kam. Das Beste ist, er hat noch meinen Roller dann genommen und hat ihn einfach auf seinen Hof gestellt. Und den wollte ich dann wiederholen. Dann hat er halt gemeint, ich würde sein Grundstück betreten. Eine üble, heftige Geschichte hast du da erlebt heute. Ja. Hast du jetzt gegen ihn Anzeige erstattet? Ich habe auf jeden Fall körperliche Anzeige, also ich bin Körperverletzung Anzeige gegen ihn erstattet. Das hat er auch gemacht und hin und her. Ich habe halt jetzt nur total den Schiss. Weil viele Angestellte, zwei Krankenschwestern aus dem Altenheim haben das gesehen. Mhm. Und die Polizei war später bei denen. Und die haben dann zur Polizei gesagt, nee, wir haben nichts gesehen. Was hast du denn für Kumpels? Warum ist denn der eine weitergefahren? Nee, der hat das nicht so ganz mitgekriegt. Der hat gedacht, das ist egal. Der wollte sich da nicht groß drum. Ich bin nur zurückgelaufen, bin zurückgefahren zu dem, hab gefragt, warum er das gemacht hat. Also, du hast im Klartext jetzt keine Zeugen und hast Angst, dass du da in einer Verhandlung irgendwann ziemlich durchdachtest. Genau, das ist das Problem. Also die Zeugen hätte ich schon, aber das sind seine Angestellte und ich habe das Gefühl, die würden gegen ihn seinen Chef nichts sagen wollen. Trotzdem würde ich die Sache jetzt weiterlaufen lassen und in der Hoffnung auch, dass die nicht alle umkippen und dass du deine Rechte bekommst. Ich würde jetzt da nicht zurückgehen, auf keinen Fall. Wie meinst du mit zurückgehen? Ja, dass du die Anzeige zurücknimmst. Nee, auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist das Einzige, wo ich jetzt wirklich noch was gegen den Finger habe. Also du hast jetzt noch einen kleinen Schock im Körper, ist auch völlig klar. Nee, lass mal die Sachen sich weiterentwickeln und hoffen mal, dass da vielleicht auch der eine oder andere ordentliche Mensch bei ist, der die Wahrheit sagt und das richtig bezeugt. Das Beste ist, er hat der Polizei noch, als die Polizei dann da war, hat er so richtig die Unwahrheit erzählt. Er hat gemeint, ich hätte auf ihn losgeschlagen und das ist das Beste. Carsten, glauben wir an das Gute im Menschen. Okay, tschüss. Alles klar, danke. Ciao. Frank, 27. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Frank. Ich habe heute ein Erlebnis gehabt, das glaubt mir kein Mensch. Vielleicht glaube ich es dir. Ich hoffe, du glaubst es mir. Erzähl mal. Vorhin direkt nach diesem Erlebnis eine Bekannte in Dortmund angerufen, die kannst mir nicht glauben und die guckt auch jetzt zu. Na, jetzt sind wir aber alle gespannt. Ich habe mit Inge Meisel telefoniert. Ich müsste so lachen aus. Ja, das ist doch wunderbar. Alle wir würden gerne mal mit Inge Meisel telefonieren. Das war die Sache, war so, ich fang gleich Freitag an, wir saßen mit ein paar Leuten zusammen, die Rede ging drum, ja, von wegen Selbstmord oder wie man sich aus dem Leben befördern kann, und dann fiel mir ein, dass vor Jahren Inge Meisel in einer Talkshow mal erzählt hat, dass sie in so einem Verein ist, mit Sterbehilfe oder sie ständig in ihrer Handtasche eine Pille hat. Das erzählt sie immer gerne, ja. Ja, wo sie dann halt selbst bestimmen kann, wie sie sich aus dem Leben katapultiert. Ja. Das fiel mir dann wieder ein, habe es auch dann wieder vergessen. Es kam heute im Fernsehen, ist ja egal auf welchem Programm, ein Film mit Inge Meisel. Mhm. Und beim Umschalten, ich habe sie gesehen und dachte, da kam es mir wieder in den Kopf. Und ich rufe einfach irgendwo an, wo man Telefonnummern herbekommen kann. Ja. Und dann habe ich die Nummer von Inge Meisel. meiner Zeit, weil sie muss ihre eigene Fernsehshow gucken und hat einen Hörer aufgeknallt. Ja, Inge Meisel ist sehr resolut. Also ich hatte akustisch auch schon einige Male mit ihr zu tun. Ich mag sie sehr gerne, aber sie ist auch wirklich eine schwierige Nummer unter Umständen. Nö, also ich finde die Frau klasse, weil sie ziemlich ehrlich und direkt und frei raus ist. Und sie ihre Meinung sagt, so wie sie jetzt immer gerade denkt. Ja. Und da dachte ich, was war das jetzt? War das wirklich Inge Meisel? Da habe ich ein Fernsehprogramm geguckt. Na ja, dachte ich, naja, 10:30 ist die Sendung vorbei, ruft sie wieder an. Dann habe ich wieder probiert und da war sie noch wieder dran und da sage ich, ja, es tut mir leid, um die Uhrzeit noch zu stören, aber ich würde mich mal dafür interessieren, für diese Arbeit, die sie leistet, für diese Organisation, halt auch mit dieser Pille. Ja, dann hat sie mir halt auf robuste Art, wie sie halt eben ist, klar gemacht, dass sie zurzeit in Berlin einen Fernsehfilm dreht, da auch ziemlich viel Text auswendig lernen muss. Es sie zwar ehrt, dass ein junger Mensch, was er mit der Stimme erkannt hat, sie anruft und dann irgendwas von ihr will, dass ich mich halt bei ihr melde. Nur sie hatte im Moment absolut keine Zeit und hat dann wieder einen Hörer aufgeknallt. Das war's dann aber, oder hast du es nochmal versucht? Nee, da war ich so schockiert. Also, wieso schockiert? Ja, kommt ja nicht alle Tage vor, dass man Inge Meisel... Natürlich nicht. Natürlich nicht. Also erstmal bin ich völlig baff, dass Inge Meisel ganz normal eine ganz normale Telefonnummer haben soll. Ich bitte euch alle dringend, diese Telefonnummer jetzt nicht rauszuwählen und die arme Frau dazu belästigen. Andererseits ist das wiederum auch ihre Schuld, wenn sie sich keine Geheimnummer geben lässt. Was sie aber auch wieder sympathisch macht, ne? Dass sie halt ein ganz normaler Mensch ist, wie du und ich, und dann halt auch erreichbar ist. Das wollte ich nämlich jetzt auch sagen. Also ich möchte nicht, dass jetzt zum Beispiel um diese Uhrzeit jetzt 20 vor 2 Leute jetzt versuchen, die Nummer rauszukriegen und bei der armen Frau anrufen. Ja, aber du hast es erzählt und das hat natürlich zur Folge, dass man dieses unter Umständen dann auch macht. Ja, nur möchte ich bitte appellieren, dass es vielleicht nicht um diese Uhrzeit ist und dass man das vielleicht tagsüber macht. Jetzt habe ich, spulen wir noch mal ein bisschen zurück, jetzt habe ich den, der eigentliche Grund deines Anrufes war, dass du dich mit ihr über die Methode unterhalten wolltest, wie man sich selbst tötet, oder wie? Ja, weil dich das selbst interessiert. Genau. Warum interessiert dich das selbst? Ja, wir saßen Freitag in einer Runde zusammen und kamen irgendwie auf das Thema, weil in einem Bekanntenkreis jemand versucht hat, sich selbst umzubringen. Ich höre so raus, wie du das so beschreibst, dass du das in Ordnung findest, wenn jemand so, ich sag mal, vorsorgt oder in Anführungszeichen vorsorgt. Jein. Jein. Ich finde es insoweit okay, dass jemand sagt, wenn ich krank bin, und bevor ich noch lange leide, dass jemand sagt, okay, ich nehme das selber in die Hand und lasse mich nicht von Ärzten künstlich lange Zeit am Leben erhalten. Ich glaube, so meint die Inge Meisel das auch. So meint sie das ja auch, ja. Und wieso jein? Wieso findest du, du hast auch Bedenken dagegen? Ja, ich finde, das ist ein heikles Thema, aber es gibt ja auch Leute, die haben Depressionen und wenn sie dann sowas bekommen. Ja, dass man das nicht ad hoc einfach macht, ne? Aus einer Kurzschlussreaktion heraus. Genau. Also ich hatte vor einigen Wochen hier ein Gespräch mit einer älteren Dame, die sehr beeindruckend erzählt hat, dass sie eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat, dass sie auch sehr krank ist und dass eigentlich es auch keine Hoffnung mehr gibt in ihrem Leben. Und sie beabsichtigt, diesen Schritt in unmittelbarer nächster Zeit zu unternehmen. Und wenn das so abgeklärt ist und wenn jemand sehr krank ist und sich wirklich eingehend Gedanken darüber gemacht hat, dann respektiere ich das auch. Ja, ich auch. Darüber hätte ich mich gern mal mit ihr unterhalten. Es ist natürlich klar, wenn man ihre Nummer so rausbekommt aus diesem Wege wie ich, dass da garantiert viele, viele Leute gibt, die dann ihren Quatsch damit machen, ne? Und ihr garantiert vielleicht auch ein bisschen auf den Geist gehen. Hoffen wir mal, sie tritt ja immer wieder in Talkshows auf, dass wir sie vielleicht demnächst mal sehen und dass sie auf dieses Thema dann auch nochmal von den Kollegen angesprochen wird. Ja, bestimmt. Ja. Danke für deinen Anruf. Mach weiter so. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Jacqueline 21. Ja, hallo? Ja, ganz nah in meinem Kopfhörer ist Jacqueline. Das ist schön. Genau. Ja, meine Liebe. Also mein Thema, worüber ich heute reden wollte, war eigentlich so, dass ich echt keinen Bock mehr habe, für meine Mutter arbeiten zu gehen. Du hast keinen Bock, für deine Mutter arbeiten zu gehen? Ja. Wieso gehst du mit 21 Jahren für deine Mutter arbeiten? Ja, weil meine Mutter ihr Leben eigentlich nicht so überhaupt nicht geregelt kriegt, weil ich muss ihr Leben immer noch irgendwie regeln. Und also mal die Grundvoraussetzung, du, Grundinfos, du... ich fange damit am besten an mit meiner Geburt, ja. Nee, Quatsch, ich frage dich, du lebst zu Hause? Ja. Ja, bist du Einzelkind? Ja. Gibt es keinen Vater? Nee, ich habe erst mit 19 Jahren erfahren, wer das überhaupt ist. Und den Mann kenne ich bis heute noch nicht. Mhm. Also ihr beide habt gemeinsam einen Haushalt, deine Mutter und du. Ja, genau. Und was arbeitest du? Momentan sind 2 Wochen arbeitslos jetzt. Ich habe vorher einen Propagandistenjob gehabt und die Firma hat pleite gemacht. Mhm. Und daher mache ich jetzt momentan gar nichts und suche mir gerade mal was Neues. Mhm. Also im Moment hast du keine Lust mehr, dein Arbeitslosengeld auch noch an die Mutter weiterzugeben. Ich habe ja auf Steuerkarte gearbeitet. Ich wäre ja immer nur freiberuflich, also daher bekomme ich auch kein Arbeitslosengeld. Okay. Wenn es halt auf hart kommt, muss ich zum Sozi. Ja. Und deine Mutter arbeitet die auch? Nee, momentan. Die macht nicht. Überhaupt gar nichts. Nee, momentan nicht. Wie alt ist die? 47. Also das ist ja noch kein. Dieses Jahr. Ist sie einigermaßen gesund? Ja, sicher. Ja. Und warum macht sie nichts? Also meine Mutter ist erst mit 20 nach Deutschland gekommen, als Italienerin. Ja. Und da hat sie nichts gelernt, also keine Lehre gemacht hier in Deutschland. Dann hat sie hier erstmal so eigentlich so Aushilfsjob gemacht und erstmal Deutsch gelernt und so weiter. Und dadurch, dass sie eben halt nichts gelernt hat, bekommt sie auch nicht so tolle Jobs oder so. Nur meine Mutter meinte mal, sie kann gut verkaufen, sag ich jetzt mal. Ja. Hat sie denn in den letzten Jahren überhaupt, wie viel, gehen wir mal die letzten 10 Jahre, wie lange hat sie da überhaupt gearbeitet? Oh, Moment, 97, 87, also bis 92 hat sie gearbeitet. Mhm. Und dann hat sie zwischendurch auch gearbeitet, aber nie irgendwie so durchgehend. Mhm. Das war immer so ziemlich schleppend. Meinst du, dass letztendlich nicht ihre mangelnde Ausbildung daran schuld ist, dass sie nicht arbeitet, sondern dass sie faul ist? Nein, sie spinnt ein bisschen rum. Inwiefern? Sie meint, sie meint, dass sie genügend Qualifikation hat. Mhm. Das ist überhaupt nicht so. Meine Mutter, die kann kein Englisch, die kann nicht mit dem Computer umgehen, die kann nicht tippen. Und die meint gleich, die muss 10.000 Mark netto im Monat verdienen. Also, sie hat so hohe Ansprüche. Sie hat so hohe Ansprüche. Und ist sich zu fein, vielleicht putzen zu gehen? Ja, eben. So, sagen wir mal so. Und was lebt ihr denn überhaupt im Moment, wenn du keine Arbeitslosenunterstützung bekommst? Sie lebt von der Sozi, also meine Mutter bekommt Sozialhilfe. So, und du hast im Moment die Faxen dicke, wenn du jetzt eine Arbeit bekommst, sie weiter mit durchzuziehen. Ja, Moment, ich muss ja nicht nur sie durchziehen, ich muss mich durchziehen. Ich muss ihre Schulden bezahlen. Wie viel hat sie? Es geht in, sagen wir jetzt alles so zusammen, das ist so um die 25.000. Mhm. Und ich bin 21, ich habe keine Schulden und ich kaufe mir auch keine Klamotten, wo ein 500 Marken Kostüm kostet. Warum musst du ihre Schulden? Weil wenn ansonsten, sag ich jetzt mal, wenn ich das jetzt nicht mache, muss sie sozusagen so eine allstattliche Erklärung abgeben. Das ist nicht das Schönste. So, und das will sie nicht. Mhm. Und einerseits verstehe ich, dass sie das nicht will, aber andererseits macht sie auch keine Jobs, wo sie mal eben halt weniger verdient. Jacqueline, da ist jetzt die Frage, wieder mal, wie so oft in vielen anderen Fällen auch, dass du, warum trittst du nicht härter auf? Ja, sagen wir mal so, einerseits kann ich wegen ihr auch keine Lehre machen, weil mir das zu wenig Geld einbringen würde, ja. Also ich sag mal so, im Endeffekt versorgt sie mir das Leben, aber im Endeffekt versorge ich mir auch ein bisschen selber das Leben. Das ist ein komischer Satz. Du kannst keine Lehre machen, weil das zu wenig Geld einbringen würde. Ja, sicher, klar. Aber so kannst du doch nicht denken. Im Moment bringst du überhaupt kein Geld ein. Ja, wenn du eine Lehre machst, hast du natürlich eine Weile wenig Geld, aber das ist das Fundament, vielleicht irgendwann erheblich mehr Geld zu verdienen. Ja, selbstverständlich. Das ist vollkommen richtig, was du sagst, aber das ist ja gerade das Problem. Wenn ich in diesen Jahren, wo ich die Lehre mache, so wenig nach Hause bringe, ja, dann reicht das vorne und hinten nicht. Achso, dann reicht das nicht zum Leben, dann reicht das nicht zum... Hast du dir mal darüber überlegt, zumindest so ein bisschen aus der Misere rauszukommen und auch auf Distanz zu ihr zu kommen, eine räumliche Distanz zu schaffen, sprich auszuziehen von ihr aus eurer gemeinsamen Wohnung? Ja gut, aber dann könnte ich sie noch weniger unterstützen. Einerseits möchte ich sie nicht unterstützen, andererseits kann ich sie nicht sein lassen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich würde das peu à peu, wenn du erstmal einen Job hast, jetzt ist das ja eh kein Thema im Moment, ich würde das peu à peu runterschrauben, damit die feine Dame kapiert, dass das so nicht läuft und sie sich vielleicht auch mal herabbegibt für einfache Arbeiten. Ja, aber das Einzige, was ich irgendwo nicht verstehe, dass sie es nicht machen will, andererseits verstehe ich nicht, warum ich sie unbedingt immer wieder doch auffange. Ich weiß nicht, warum ich das mache eigentlich. Mhm. Also irgendwie so, ich, ist, ja, glaube ich, gut, so ein bisschen eine Zwickmühle. Ja, ist deine Mutter. Und da reagiert man ja auch völlig irrational. Ja, Moment, aber ich war ja nicht immer bei ihr. Mhm. Ich meine, meine Mutter hat mich seit meinem dritten Monat abgegeben. Ach so. Und dann wurde ich bei Deutschen, von deutschen Leuten großgezogen. Und wie lange lebst du bei deiner Mutter schon? Ja, seitdem ich 13 bin, mhm, lebe ich wieder bei meiner Mutter. Und dann mit 16 konnte ich jetzt erstmal arbeiten gehen, weil sie es nicht gepackt hat. Mein grober Tipp aus der Entfernung, wir kennen uns ja nicht eingehend, ist, ja, dass du da eine härtere Gangart anstreben solltest. Was denn zum Beispiel? Dass du, wenn du eine Arbeit hast, sie weniger unterstützt und dass du perspektivisch ausziehst. Ja, Moment, aber wenn ich sie weniger unterstütze, dann hat sie ja nichts mehr. Ich kaufe ihr die Zigaretten. Ja gut, okay, dann gibt es halt keine Zigaretten, dann kaufst du die halt nicht. Ja, Moment, aber dann gibt es hier Terz ohne Ende und ich will. Ja gut, dann musst du mit dem... Ja, nee, dann ziehst du... Ja, dann ziehst du... Gut, dann ziehst du eben aus. Sie kann das ja von dir nicht einfordern, das ist doch Wahnsinn. Ja gut, aber das ist nun mal so. Nee, es ist mal nicht so. Nee, das, eben das musst du verändern. Du musst verändern, dass sie nicht dass es da keinen Automatismus gibt, dass du einfach das Geld reinschaffst für ihre Genussmittel. Das gibt es einfach nicht mehr. Basta, Schluss. Ja gut, okay, also ist leichter gesagt als getan. Weiß ich, aber trotzdem musst du es versuchen und du musst die ersten kleinen Schritte machen, Jackie. Ja gut, aber ich sag mal so, um hier aufziehen zu können, brauche ich erstmal Geld. Klar, das werden wir jetzt mal, Jacqueline, ich kann im Rahmen dieser Sendung, natürlich können wir immer nur so Spotlights bereden, wir können das nicht im Ganzen im Detail machen. Also meine Meinung ist schon so, wie ich sagte, dass du einfach da auf Distanz gehen solltest. Na gut. Alles Gute, viel Glück dabei. Tschüss. Ingo, 21. Ja? Hi. Ja, hi. Jetzt zu dir. Ja, zu mir. Ja, ich stehe, wie es ausschaut, morgen eventuell von meinem ersten Erlebnis als Dreier sozusagen. Von deinem ersten Erlebnis als Dreier. Ja. Du hast es sehr schön ausgedrückt. Gell. Wer sind denn die drei? Das ist einmal Ingo. Genau. Das also die Namen wollen wir jetzt nicht nennen. Und wer ist das dann noch? Das ist mein Freund, mit dem ich seit 2 Jahren zusammen bin. Und dann halt noch der berühmte Dritte, den wir heute Abend dann über CompuServe, also Chatmöglichkeiten, kurz dann kennengelernt haben, also gechattet, den noch kurz telefoniert und er klang sehr nett und will er morgen mal vorbeischauen und dann mal schauen, was kommt. Ihr wisst nicht, wie er aussieht, ne? Hm? Ihr wisst ja nicht, wie er aussieht. Doch, wir haben so ein Bild von ihm. Ah, ihr habt ein Bild gesehen? Ja. Und, ach doch, das Bild war schon ganz nett. War es ein Aktfoto? Nee. Porträtfoto aus dem Urlaub am Strand mit rotem Kopf. Mit rotem Kopf und in Badehose? Nee, es ging nur bis circa Schulterhöhe. Ja. Also von daher war das recht harmlos. Ja. Also ihr beiden seid ein Pärchen? Wir sind ein Pärchen seit und 2 Jahren zusammen. Seit 2 Jahren. Dann ist das ja auch eine fast schon aufregende Sache, ne? Wenn man dann plötzlich einen Dritten dazu nimmt. Ja. Das ist ja noch was anderes, als wenn drei Leute sich finden, die alle Singles sind und das mal miteinander machen. Anderes, Warum wollt ihr euch auf sowas einlassen? Das kam heute Abend wirklich ganz spontan. Also ich hatte ab und zu mal wirklich so im Halbjahrestakt oder so, was setzen wir uns mal in den Computer und dann fangen wir mal an, da ein bisschen rumzuchatten oder sowas. Und das ist wirklich im Halbjahrestakt und dann die letzten Male war da und kam nur völliger Blödsinn raus. Und diesmal war das wirklich ein sehr netter Typ, der auch vor allem auch so seine Ängste auch... Seid ihr euch denn, darauf wollte ich eigentlich hinaus, seid ihr euch generell treu? Ja, gewesen total. Bisher? Also in den letzten 2 Jahren gab es keinen anderen Mann für Ingo als denn sein Freund und umgekehrt auch. Genau. Ja. Also das ist eine absolute... Also ja. Ist denn euer Sex mittlerweile nach 2 Jahren eher so ein bisschen ermüdet und langweilig geworden? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Also das ist generell ehesten, auch wenn es vielleicht ein bisschen abwertend klingt für den armen Dritten dann, aber es ist einfach eine Art von Spielart vielleicht, aber mal eine Art realer Pornofilm, wenn man es total hart sagt oder sowas. Also er ist nur die schöne Beilage. Ja. Das ist was Interessantes einfach. Also das Gemüse, was man so ums Fleisch legt. Ja. Es ist was, wo ich einerseits mal drauf gespannt bin, inwiefern die Beziehung drauf reagiert, weil ich meine, es ist ja auch was anderes, wenn man den Freund dann seit 2 Jahren sieht man ihn immer so. Klar. Und dann siehst du auf einmal, wie er mit dem Dritten macht und so. Und das ist halt. Also diese Vorstellung, der liegt dann am Morgen knutschen und was man also schön macht mit dem anderen. Meinst du wirst eifersüchtig? Kann durchaus sein. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt so gespannt, was mit mir abgeht, weil ich auch gar nicht weiß, wie es kann auch sein, dass ich hochhysterisch den dritten rausschmeißt, da hier langs raus. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ihr habt es für morgen ein Date gemacht? Und das er hat gesagt, er ruft an, ob es ihm jetzt passt. Also er klang schon mal sehr überzeugt, aber er will noch mal eine Nacht drüber schlafen, hat gemeint, er ruft morgen an, ob er morgen Abend kommt. Und ihr habt aber auch reinen Wein eingeschenkt, dass ihr ein Pärchen seid und alles klar, ne? Und wenn ihr euch dann trefft, dann ist das auch völlig klar, dass es dann um Sex geht, ne? Nö, wir haben gesagt, also wir unterhalten uns erstmal, wir haben auch gesagt, also er kommt aus der Nähe vom Bodensee jetzt nach München zu uns. Und wir haben gesagt, also wenn es ist oder dass man sich auch nur nett unterhält und da kann bei uns auch nett im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen, wenn er will. Habt ihr denn schon ihr beiden so ein bisschen durchgespielt, was ihr dann mit dem dritten alles anstellen wollt oder wollt ihr das auch auf euch zukommen lassen? Wir haben Grenzen abgesteckt sozusagen. Wie sind die Grenzen? Was safe ist einfach, also absolut, also sehr, sehr harmlose Sachen einfach bloß. Also dass man sich um Gottes Willen nicht nachher dann dahin gehen muss, oh Gott, das könnte ja was passiert sein oder sowas, sondern dass man wirklich einigermaßen mit reinem Gewissen am nächsten Morgen wieder auch aufstehen kann. Also safe, aber safe dann auch alles? Nee. Das auch nicht? Nee, also wirklich nur auf der, wie soll man sagen? Auf der Petting-Ebene. Eins drüber. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, okay. Also ich schlage mal Folgendes vor, Ingo. Ja. Wir alle, die jetzt zugeschaut und zugehört haben, fiebern natürlich dem morgigen Abend entgegen. Und du sollt live zugeschaltet. Das wäre natürlich wunderbar. Das wäre ganz schön. Aber morgen haben wir einen Themenabend. Morgen geht es um Pubertät. Das passt vielleicht da nicht so gut. Aber wir erinnern mich gerade raus. Ja, wie wäre es denn, wenn wir am Mittwochabend nochmal miteinander telefonieren und du erzählst mal, wie es war? Soll ich mal probieren durchzugehen? Nee, dann rufen wir dich an. Dann ist die Sache auch sicher. Ach so, ja, wenn ihr das so macht. Ja, das können wir machen. Wir rufen dich dann halt irgendwann um die Zeit an und dann gucken wir weiter. Okay. Ja, machen wir das so? Bis Mittwochabend. Wir sind ganz, ja, wir sind ganz gespannt und drücken die Daumen. Wann kommt er morgen? Morgen Abend, so ab 9:30 oder so. Alle denken um 9:30 an euch. Okay, wunderbar. Tschüss, Ingo. Wir werden auch an euch denken. Ja, okay. Nicht zu viel, denkt an euch mal. Ja, schauen wir mal. Tschüss. Joachim, 48. Jo. Ja, Joachim. Hallo. Oh, jetzt muss ich auf, ich gucke aufs Bild, da ist nämlich alles etwas Zeit verschoben hier. Über was ich reden wollte, war ich letztes Mal. Ja, genau. Eigentlich über meine eigene Feigheit. Es ist eine ganz, ganz, ganz blöde Geschichte. Was ist denn passiert? Ja, 1989 kam die Wende, 90 arbeitslos geworden, versucht, im Westen Fuß zu fassen. Familie hier im Osten, ich war nicht verheiratet, muss ich dazu sagen, aber wir lebten zusammen und hier gescheitert und so feige einzugestehen, dass ich dann im Westen gescheitert bin. Und seitdem bin ich illegal. Was heißt illegal? Ja, mich gibt's nicht mehr. Wie, dich gibt's nicht mehr? Ja, irgendwie ist mir dann in Frankfurt mein Ausweis gemaust worden. Ich existiere auf keinem Arbeitsamt, ich existiere eigentlich im Prinzip auf keinem Papier und auf keinen von meinen früheren Bekannten, Verwandten und was alles so da war. Also du bist nirgendwo behördlich gemeldet, ne? Nirgendwo. Hast du eine Wohnung? Ich wohne bei jemandem. Du wohnst, bist untergeschlüpft irgendwo? Ja, kann man fast so sagen. Und wie soll ich das verstehen? All die Bekannten, Freunde, Verwandten von früher denken, du bist wo? Weiß ich nicht, was sie denken. Denken die, dass du tot bist? Kann sein. Weiß es nicht. Hat denn irgendjemand mal versucht, dich zu suchen, dich zu finden? So viel ich weiß, also ich wüsste nicht. Ich war zwar schon mal, wie gesagt, mal halb verhaftet. Ich habe ein Idioten-Hobby gehabt. CB-Funk und Scanner hören. Scanner hören, sprich also alles, was Bossfunk-Dienste sind, sprich Polizei und so weiter und so fort. Und dabei erwischt wurden, dann vom Staatsschutz, was das früher bei uns die Stasi war, das sieht dasselbe jetzt. Aber bin auch wieder laufen lassen worden, habe ich selbst gestaunt. Für mich war damals die Chance, hatte ich gedacht, einiges wieder in Ordnung zu bringen. Aber wie gesagt, ich werde dir selber zu feige, einiges wieder in Ordnung zu bringen, dann an diesen Jahren verschollen sein, hängen ja dran auf, dann 7 Jahre keinen Unterhalt gezahlt zu haben. Pass auf, Joachim, ich würde mich mit dir gerne weiter unterhalten. Die Musik läuft, das heißt, unsere Sendung geht zu Ende. Ich möchte mich ja gerne mit dir unterhalten. Besteht die Möglichkeit, dass wir dich Mittwoch nochmal erreichen können? Kein Thema. Ja, dann würden, immer nachts, Montag. Ja, dann würden wir dich Mittwoch nochmal anrufen und dann unterhalten wir uns noch weiter. Okay? Jo, kein Thema. Okay, dann bis übermorgen. Tschüss, Joachim. Tschüss. Ciao. Jo. In der Technik heute Nacht Christoph Hudelmeier. Und morgen, ich habe es ja gerade schon angedeutet, heißt das Thema Pubertät. Welche Erinnerungen habt ihr an eure Pubertät? Oder wenn ihr gerade in der Pubertät seid, wie erlebt ihr diese Zeit? und die anderen, die schon so ein bisschen aus dieser Zeit heraus sind, was war so das Schwierigste für euch damals oder vielleicht auch das Schönste? Wie war die erste Liebe, der erste Sex oder war, wie habt ihr eurem Körper gegenüber gestanden? Und so weiter. Darüber können wir uns morgen unterhalten. 1 Uhr, WDR Fernsehen und 1 Live. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.